Sag, ich vermag mir selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen, außer was Allah will. Jede Gemeinschaft hat eine festgesetzte Frist. Und wenn ihre Frist kommt, können sie weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen.